500 Franken Minimum und die Spesen. Gute Arbeit hat ihren Preis. 200 Franken. Sonst meinen die noch, ich mache das aus Vergnügen. Ich bin doch kein Mörder. Gratis. Damit die sehen, auf unser einen ist ein Verlass. Gratis. Ich halte das für meine Pflicht. 800. Oder weniger, wenn es verlangt wird. St. Gallen, 30. April 1938. Der Doppelmörder. Der Doppelmörder Paul Irniger ist am Samstagnachmittag vom St. Galler Kantonsgericht des fortgesetzten qualifizierten Diebstahls und Betruges für schuldig erklärt und zum Tode verurteilt worden. Eglisau, den 11.05.1938, den 10. Mai an das kantonale Polizeidepartement St. Gallen, an die Justizdirektion des Kantons St. Gallen, Großer Rat an den Hohen Regierungsrat, 9. Mai 1938, den Kanton Schwyz, an das Polizei- und Militärdepartement. Sehr geehrter Herr Landammann. Hoher Justizrat. Sehr geehrter Herr Polizeipräsident. Werter Herr Präsident. Betrifft Offerten Bewerbung und die Stelle Irniger. In Sachen des Mörders Irniger möchte stelle ich Ihnen zur Verfügung. Im Fall Irniger ein Angebot machen. Diesen mehrfachen Mörder falls die Hinrichtung behaupten. Durch Fallbeil vor sich geht, anmelden. Würde ich mich Ihnen möchte ich Ihnen höflich mitteilen, dass ich mich anempfehlen. Unterzeichneter steht gegen humane Entschädigung bereit. Ich garantiere Ihnen für eine freie Exekution. Ich bin äußerst energisch und hart, sodass ich unter allen Umständen die Hinrichtung ruhig und gelassen als praktischer Samariterkursleiter besitze ich eine gewisse physiologische Ruhe, eine Routine und Kaltblütigkeit. Genieße tadellosen Leumund. Bin noch nicht, nie vorbestraft. Dass ich es als Liebhaberei versichere Sie im Voraus. Ich verfüge über gute Nerven und könnte schaue das Schock Blut parieren. Nicht, indem ich als Metzger schon zu viel und gesehen habe. Und würde zu diesem Akt in strammer schwarzer Kleidung ebenso erscheinen. Ebenso wünsche ich strengste amtliche Diskretion. Für tadellose, exakte und rasche Kritik Arbeit leiste ich Ihnen jede Garantie. Erwarte sofortige Rückantwort. Bin ab 6:30 Uhr meine zu Hause. Frau ist gänzlich einverstanden. Für den Tag, da die Hinrichtung vollzogen wird, stehen kann jederzeit ich mich zur absolut Verfügung. Sicher freimachen. Und zeichne mit vorzüglicher Hochachtung. Mit vorzüglicher Hochachtung. Zeichne hochachtungsvoll. Hochacht! Meine Herren. Obacht! Nichtraucher! Hier ist Nichtraucher! Ja, ich bin ja eigentlich auch leidenschaftlicher Raucher. Und hure Ahnung. Was meint ihr? Nein, Moment mal. So einer muss weg. Meine Herren! Weg muss so einer. Moment, meine Herren! Weg muss so einer. Wartet mal, das war doch jetzt, glaube ich, ein Missverständnis gewesen. Hä? Ja, jetzt hat er wahrscheinlich gemeint, sie meinen ihn. Er hat doch aber recht. So einer muss weg. Ja, ja. Hochgradig intelligent ist der gewesen. Was ist? Ja, der Irniger, oder? Ich glaube, wir reden jetzt alle vom Irniger. Oder der von St. Gallen, oder? Ja, ja. So. Das ist der, wo seine Frau da umgebracht hat. Ja, was, Frau? Ah nein, nicht umgebracht, sondern... Nein, 3 Männer. 3 Männer hat er umgebracht. Herr Rutholz, geboren 4. Januar 1898. In? Sarnen. Zivilstand? Verheiratet. Sie haben Kinder? Ja, zwei. Sind Sie arbeitslos? Nein, nein. Nein, nein. Sulzer, Winterthur, Gießerei. Dienstgrad? Soldat. Schöne Kindheit gehabt? Nein. Verdingbub gewesen. Es gibt Lücken in Ihrem Lebenslauf. Ziemlich große Lücken. 1921 bis 1928. Auslandaufenthalt. Das sind 8 Jahre. Ja, das ist korrekt. Ist ziemlich weit gefasst. Ausland. Wo waren Sie? Ja, also zuerst im Welschland drüben. Welschland? Ist es da schon Ausland? Ja, gut. Frankreich. Da war ich länger, in Frankreich, in Besançon. Warum haben Sie die Schweiz verlassen? Probleme. Was für Probleme? Probleme eben. Herr Rutholz, was haben Sie in Frankreich gemacht? Gearbeitet. Schlosser auf dem Bau. Eh bien. Alors, vous parliez français avec vos copains, n'est-ce pas? Pas beaucoup. Je ne parle pas beaucoup. À personne. Haben Sie ein Arbeitszeugnis aus dieser Zeit? Nein. Warum nicht? Probleme. Was für Probleme? Probleme eben. Herr Rutholz, neigen Sie zu Gewalttätigkeiten? Nein. Sind Sie vorbestraft? Nein. Können Sie Blut sehen? Ja. Haben Sie schon oft Blut gesehen? Ja. Haben Sie schon Verletzte gesehen? Ja. Haben Sie auch schon Tote gesehen? Ja. Wo so? Kolonien. Afrika. Ah, Afrika. Herr Rutholz, wann waren Sie in Afrika? Nach Frankreich eben. Wie lange? 5 Jahre. Und dort haben Sie Tote gesehen? Ja. Im Krieg? Ja. Die Wüste. Wenn du wach ist, die Nacht. Wenn du siehst, ganz allein auf der Welt. Nur Sand und Steine. Und Himmel. Und Sterne. Milliarden von Sternen an einem schwarzen Brett. Wenn du raufschaust, meinst du längst den Gringen. Und dann wird es ganz langsam bleich. Ganz langsam. Grau. Ja, dann waren Sie in der... Himmel, Erde. Alles wird grau. In der Fremdenlegion. Oder in der Graublau, wie bei den Tauben. Herr Rutholz! Unter einmal siehst du den Horizont. Trennlinie. Schatten von den Dünen. Und dann kommt die Sonne. Dann wird es heiss. Dann kommt die Wachablösung. Ja. Harte Zeit. Haben Sie an Kampfhandlungen teilgenommen? Ja. Waren Sie an Folterungen beteiligt? Ja. Waren Sie auch an Hinrichtungen beteiligt? Ja. Hatten Sie da keine Probleme damit? Befehl ist Befehl. Herr Rutholz, Sie schreiben, dass Sie 500 Franken haben wollen. Ja, gute Arbeit hat Ihren Preis. Haben Sie mit irgendjemandem über die Bewerbung gesprochen? Nein. Auch nicht mit Ihren Arbeitskollegen? Nein, nein, die wissen von nichts. Ja gut, der Rindiger muss weg, das haben Sie alle gesagt. Aber ich habe mich da rausgehalten. Rede sowieso nicht viel auf der Arbeit. Letzten Endes ist ja jeder allein. Also wir hatten mal einen gerade aus dem Gefängnis oder gerade rausgekommen. Und dann gab es so Gerüchte. Er hätte was mit dem kleinen Mädchen und dass er deswegen. Und keiner wusste da was Genaueres. Und dann ging's los. Zuerst redet keiner mehr mit ihm. Und der weiß gar nicht, was los ist. Dann ist seine Maschine kaputt, wenn er am Morgen nicht tauchen kommt. Dann liegt der tote Maus in seinem Essen. Ich habe Kollegen rein da. Das müssen die gar nicht absprechen. Ich habe gar nicht darüber geredet. Nach einer Woche bist du weg. Länger hält das auch keinen aus. Wo denn er keinen darüber? Das ist, wie wenn es ihn überhaupt nie gegeben hätte. Ich möchte nicht, dass das bekannt wird, das mit meiner Bewerbung. Ja, haben Sie nicht mit Ihrer Frau darüber gesprochen? Doch. Und? Was sagt sie dazu? Das ist kein Problem. Wir reden offen über alles. Also wir sind nicht immer gleicher Meinung. Sie meinte nur, wenn du meinst. Und Ihre Kinder? Was? Was sagen die dazu? Ja, die wissen von nichts. Die sollen auch nichts wissen. Herr Ruthholz, vielen Dank. Das bleibt aber geheim, dass ich hier war, oder? Warum? Ich will nicht, dass ich hier war. Ich will nicht, dass ich hier war. Ist das klar? Herr Ruthholz. Ist das klar? Ist das klar? Drei Männer. Ah, drei Männer hat er umgebracht. Aber am Anfang war verhaftet worden, ist er wegen dieser Frauensache. Ein Taxichauffeur und zwei Polizisten. Nein, nein, nur ein Polizist. Zuerst der Taxichauffeur. Wie hat er geheißen? Kessler. Ja, Kessler. Wegen 60 Stutz einen erschiessen. Von hinten. Und eine Sau. Ja, also nach meinen Informationen ist es noch nicht restlos geklärt, wie viel Geld der Kessler wegen wirklich bei sich gehabt. Wegen 60 Stutz von hinten. Zwei Schüsse, oder? Ja, zwei Schüsse hat er abgegeben. Im Taxi? Da schießt einer auf den Fahrer bei so einer Geschwindigkeit. Ein Selbstmord ist das. Ja, eben, eben. Aus Nervosität, oder? Aber wie der das fertig gebracht hat, dass der Kessler nicht misstrauisch geworden ist. Das ist doch nicht normal, dass einer, der in ein Taxi einsteigt, zweimal sein Ziel verändert. Zuerst hat er nämlich auf die Bar wollen. Und dann plötzlich wieder auf den Zug. Und dann ist er nochmal umgekehrt. Hast du mich ja nicht angesehen? Siehst du mich ja nicht an? Der wollte ja nach Walterswil, zur Kinderanstalt. Ja. Ja, ja. Wo sie eingesperrt sind. Ja, ja, schon, schon, schon. Aber so vertrauensselig dürfen doch nicht sein. Heutzutage. Dann hätten sie ihn ja schon viel früher schnappen können. Meine, da sind ja Fehler passiert. Das ist ja schlimmer, als die Polizei erlaubt. Ja, da glaubt es der Mutter, oder? Wo sie sagt, der Bub ist mit mir im Kino gewesen. Meine, du bist ja dir selber vorbestraft gewesen, oder? Ja. Also, Mutter. Ja, aber es kommt eben davon, wenn man einen Landjäger nimmt. Für solch ein Kapitalverbrechen. Anstatt ein Inspektor mit einer geschulten Auffassungsgabe. Ja, oder ein Detektiv, oder? Ja, das ist ein hochinteressanter Punkt, den Sie jetzt da gerade angesprochen haben. Also der Einfluss der Mutter, nicht? Psychologisch gesehen ist es ja so, Irniger ist ja in einem Milieu aufgewachsen. Ja, natürlich. Ja, genau in dem Milieu hätte man ihn festnehmen. Wenn man doch weiss, wo er ist. Milieu, im Puff. Nein. Also was ich eigentlich habe sagen wollen, es ist keine Frage der Intelligenz, ja, wenn gut. Jemand... Das stimmt schon, hochgradig intelligent, das steckt sie, ja. Und die Frau vom Kessler? Und der Bub? Hä? Die Familie hat den kaputt gemacht. Der muss jetzt weg und fertig. Herr Stäuber. Der Jahrgang fehlt in Ihrem Lebenslauf. 1905. Wie alt sind Sie jetzt? 27. 38 minus 27, was macht das? 38 minus 27. Ja, nein, das hab ich mir nie gemerkt. Sie kennen Ihren Jahrgang nicht. 27 Jahre, das stimmt. Dann sind Sie 1911 geboren, nach Adam Riese. Jawohl, ja. Wenn du oben schaust, eine Decke, weich, weiss, flach. Und obendran nur Luft, sonst nichts. Kannst schauen und schauen. Und schaust immer nur eins weiter ruhen. Als würden dir die Augen zum Kopf ausgehen. Herr Stäuber, Sie wissen, dass sich viele beworben haben. Ja? Sehr viele. Ja, als ich das gehört habe, oder? Ja, da haben sich 120... Über 120, oder? Also, dass sich da 120 oder eben über 120 beworben haben, drum den Irniger zu köpfen. Ja, da bin ich schon froh gewesen, weil man fühlt sich da nicht so, ja, nicht so allein, will ich mal sagen. Weil das sind ja ganz viele, die das wollen und sich bewerben. Erzählt habe ich aber niemandem davon. Die hätten ja einen schönen Schreck gekriegt, mit was für einem Mann, die da Tag aus, Tag ein zu tun haben. Und im Dorf schon gar nicht. Ich meine, wer will sich denn schon von einem, der einem Mörder den Kopf abschlägt, frisieren lassen? Das ist ja direkt geschäftsschädigend. Frisieren lassen? Ja. Herr Stoiber, Sie haben uns geschrieben, Sie hätten eine Metzgerausbildung. Jawohl, ja. Arbeiten Sie auch? Jawohl, ich habe ein eigenes Geschäft. Eine Metzgerei? Nein, ein Coiffeurladen. Sie arbeiten als Coiffeur? Jawohl, ja. Hast du in der Hand? Ziehst du ihn rauf? Oder lässt du ihn fallen? Bist weg. Weg. Einfach fort. Und wenn du wieder runterkommst, haben die Leute Freude, dass du wieder da bist. Dass du nicht oben geblieben bist. Nicht oben ausgestiegen. Herr Stoiber, haben Sie eigentlich Militärdienst geleistet? Ja, sicher schon, das habe ich immer wollen. Haben Sie oder haben Sie nicht? Ja, der Muskelrheumatismus ist mir eben dazwischen gekommen. Wäre so. Der Muskelrheumatismus hat mir sowieso vieles verbaut in meinem Leben. Ja, die Sache mit dem Metzger eben. Oder den Mechaniker. Weil die Technik ja unsere Zukunft ist. Ja, oder Pilot oder Polizist. Dafür wäre ich bestimmt besonders geeignet gewesen. Das sagt auch der Huber. Und der muss es wissen, weil der ist Polizist. Der Junge hat eine Auffassungsgabe, sagt er. Solche fehlen bei uns. Ja, und das stimmt, weil wenn 30 Velos nebeneinander stehen, ich weiß genau, wer zu welchem Velo gehört. Weil das kann ich mir genau merken, weil die fahren ja alle vorbei an meinem Laden. Dann, Herr Stoiber, kann es sein, dass Sie Ihren Beruf nicht besonders mögen? Ist keine schwere Arbeit, oder? Und Haare schneiden müssen die Leute immer. Auch wenn eine Krise ist, weil die wachsen nach, oder? Wobei, viele kommen ja nicht in den Laden und ich muss mich immer vor der Mutter rechtfertigen, wenn zu wenig in der Kasse ist, wenn sie die Wochenendabrechnung macht. Leben Sie noch bei Ihrer Mutter? Na, sicher nicht. Hm. Ja, also, die Mutter lebt noch bei mir. Haben Sie eine Verlobte? Ja, die Frauen, oder? Ja, die mögen mich, oder? Ich bin eher ein Frauentyp, würde ich mal sagen. Dabei will ich das gar nicht, oder? Das passiert mir. Sind Sie verlobt? Das Halstuch flattert im Wind. Es ist kalt. Macht nichts, kann schon genug gefroren. Machst die Jacke auf. Trinkst einen Kaffee, schwarz. Mit einer Zigarre. Und der Flughafenwart sagt, gut gemacht. Ja, als Coiffeur, oder? Wenn man den in die Dauerwelle legt, paar nette Worte, zack, machen die einem schöne Augen. Das ist so ein Verhängnis von mir, würde ich mal sagen. Ob Sie verlobt sind? Jawohl. Ich bin verheiratet, ja. Aha. Ja, Marie, jawohl, ja. Mhm. Ihre Frau heißt Marie? Jawohl, ja. Haben Sie mit Ihrer Frau über Ihre Bewerbung gesprochen? Ja, meine Frau, oder? Sie ist eigentlich schwach, würde ich mal sagen. Ja, sie ist eine gute Frau, still und sauber, aber schwach. Ich kann einfach nicht Nein sagen. Ich meine, zum Beispiel damals, sie hätte doch Nein sagen müssen. Ich meine, sie hat es doch gewusst. Spätestens, als ich sie nach Hause begleiten wollte nach dem Tanz, da hätte sie nicht schwach sein dürfen. Ja, und als ich ihr den Arm um die Schulter gelegt habe, ist sie auch still geblieben. Ich meine, was soll man da machen, oder? Ja, und dann ist das ja auch schon passiert. Ja, aber das kommt eben, wenn man eine wahre Mutterliebe nicht kennt und so anhänglich ist wie ich. Und Ihr Vater lebt auch bei Ihnen? Nein, der ist gestorben. Herr Stoiber? Ja? Sie halten sich für fähig, Irrnige zu köpfen? Sicher schon, jawohl. Woher wissen Sie das so genau? Ein Coiffeur, oder? Der hat keinen Glauben an die Menschen. Weil da sieht man den Leuten ins Innere. Wenn man das nicht gesehen hat, was die alles auf ihrem Grind herumtragen. Tiere und Krankheiten. Herr Stoiber, haben Sie schon einmal einen Toten gesehen? Ja. Ja, beim Zugunglück. Vor 2 Jahren, vor dem Laden. Die Frau hat sich den Kopf angeschlagen. Konnte nicht mehr aufstehen. Ja, oder mit den Schuhen im Geleise. Naja gut, so genau konnte man das ja nachher nicht mehr sehen. Alle 10 Wagen sind da über sie drüber. Überall war da Blut und Körperteile, ja, oder Teile von Körperteilen. Und die Feuerwehrleute, die das ja dann wegmachen mussten, die haben reihenweise gekotzt. Ja, und dann habe ich eben angepackt und die Stücke eingesammelt. Habe immer eine Kaltblütigkeit gehabt. Ja, die Hände, die musste man nachher waschen. Weg! So einer muss weg! Für 60 Stutz seinen schiessen nur, für nachher zu Zürich unten ins Puff zu gehen. Ja, haben Sie da genauere Informationen? Wegen dieser Sache da mit dem Puff. Ja, sagt er, das ist so, in Zürich unten. Ah, ja. Am Anfang war die Frau, das war ja vorher. Da hat er Zeit... keine Frau umgebracht. Nein, Paul Irniger hat 3 Männer auf dem Gewissen. Ja, aber... Ja, zuerst diesen Taxichauffeur. Kessler. Ja, richtig, genau. Zweitens den Landjäger. Kellenberger. Kellenberger. Und drittens diesen Döbeli. Lastwagenchauffeur Döbeli, erschossen. Ja, der Chauffeur, aber dieser Heiratsschwindel, das war ja vorher. Ja, das mit der Verhaftung dort, in Rapperswil. Ja, eben. Ja, das war ja auch so eine Sache gewesen, he? Ja, wie meinen Sie das jetzt? Der Kellenberger ist doch eigentlich selber die Schuld gewesen. Jetzt kannst du nicht hören, gell? Nein, ein Stück weit ist seine eigene Schuld gewesen. So, fertig geht's. Nein, der Kellenberger, der Irniger bei der Verhaftung. Warum hat er eine Pistole nicht abgenommen? Was? Irniger hat doch 2 Pistolen gehabt. Ja. Das war doch das Problem, gewesen, ja, oder? Ja, eben. Wenn er ihn genauer untersucht, hätte er auch die müssen finden. Aber das weiss man doch. Was? Ja, dass so Verbrecher ihre Waffen am Körper verstecken. In den Schuhen. Geheimtaschen im Anzug. Hä? Ja, das weiss man doch. Nicht einmal Handschellen hat er ihm angelegt. Ein kapitaler Fehler war das. Ein kapitaler Fehler. Unsere Landjäger sind doch nicht eingestellt auf Verbrechercharaktere, die so skrupellos vorgehen wie dieser Irniger. Nicht? Auf der einen Seite charakterologisch gesehen minderwertig. Aber auf der anderen Seite, hochinteressanter Mann. Das ist der Typus des genialen Verbrechers, der seine gesamten intellektuellen Fähigkeiten in den Dienst des Bösen stellt. Das sind doch Ausnahmemenschen, mit denen so einfache Charaktere wie dieser Landjäger sonst nie in Berührung kommen. Ja, sonst. Ja, das sage ich ja. Mordsintelligent ist er. Spielt das eine Rolle, ob so einen intelligent ist? Also für mich spielt für mich nicht. Ja, das spielt natürlich eine Rolle. Ob so einen intelligent ist? Mord ist Mord. Gut, für das Gericht ist das nicht so einfach. Das ist Mord ist Mord. Es ist doch eine hochkomplexe Angelegenheit. Es geht doch um die Frage... Mord ist Mord. Ob es vorsätzlich war oder nicht. Das ist doch die Diskussion, die wir hier führen müssen. Name? Schwertfeger, Johannes. Ich bin 1904 geboren in Basel. Sie sind also Akademiker. Mhm. Was haben Sie studiert? Ich habe Medizin studiert und ich habe eine Pädagogikausbildung absolviert. Beides mit Abschluss? Also Medizin habe ich einige Zeit studiert und... Wie lange haben Sie Medizin studiert? Ja gut, Medizin habe ich eigentlich weniger aus eigenem Antrieb belegt, als vielmehr, es war ein Wunsch meines Vaters, also im Hinblick auf einen Brotberuf sozusagen. Wie lange? Nur diese Frage. Ja, das war fast über ein Jahr. Also gut, ich habe ja nicht aufgehört. Ja, es war einfach nicht meine Richtung. Also ich habe relativ früh gemerkt, dass ich eher die musische Richtung einschlagen werde. Und das war auch der Zeitpunkt, wo ich dann beschlossen habe, dass die Musik meine Bestimmung sein soll. Nicht? Ich bin ja jetzt Musiker. Sie arbeiten als Pianist. Mhm. In welche Richtung? Klassisch? Ich habe eigentlich von Anfang an alle Richtungen trainiert. Also mein Repertoire umfasst ein sehr großes Spektrum. Das geht von der leichten, also von der sogenannten leichten Unterhaltungsmusik bis zu den klassischen Schwergewichten. Und zwar arbeite ich sowohl mit Orchester als auch solistisch. Wobei, ich muss sagen, die solistische Arbeitsweise liegt mir viel, viel näher. Sie entspricht auf der einen Seite meinem, ja, Temperament. Und ich kann als Solist natürlich auch viel flexibler sein. Sie sind arbeitslos. Zwing. Beispielsweise. Also, wenn die Amerikaner jetzt nach St. Moritz kommen, dann ist diese Art von Musik gerade sehr, sehr gefragt. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen. Wie war die Frage genau? Sie sind arbeitslos. Seit einem Monat. Steht in Ihren Unterlagen. Gut, im Moment bin ich ohne Auftrag, aber... Im Frühling ist es ja häufiger so, nicht? Die Wintersaison ist schon abgeschlossen. Die Sommersaison hat noch gar nicht angefangen. Das ist keine außergewöhnliche Situation in unserem Beruf. Aber vielleicht, Ihre Frage geht wahrscheinlich eher in die Richtung meiner eventuellen finanziellen Forderungen. Das ist also nicht der Grund meiner Bewerbung. Es ist einfach etwas erstaunlich, dass ein Musiker sich meldet, um einen Menschen hinzurichten. Gut, ich begegne ja relativ häufig diesem Vorurteil. Musiker wären reine Gefühlsmenschen, emotionale, schwache Naturen, nicht? Das mag in 90% der Fälle auch zutreffen, aber in meinem Fall trifft es überhaupt nicht. Also im Gegenteil, meine rationale Seite ist sehr, sehr stark ausgebildet. Und Skrupel kennen Sie keine? Skrupel? Wie meinen Sie das? Sie haben geschrieben, Sie kennten keine Skrupel als Scharfrichter zu Amten. Ich beziehe das darauf, dass vermutlich die meisten Bewerber bei einem solchen Vorgang emotional nicht genügend stabil wären. Da sind ja garantiert viele, viele Arbeitslose dabei, nicht? Die das aus einer rein pekuniären Not heraus gemacht haben. Dann wahrscheinlich auch Leute, die es sich gewohnt sind, das Töten. Metzger, Bauern oder Ähnliches. Dann suchen viertens wahrscheinlich viele nur den Reiz des Neuen. Eine Hinrichtung ist ein Abenteuer. Fünftens die Sadisten, also die Leute, die Blut sehen wollen. Ich glaube persönlich, jeder von uns hat ja noch etwas von dieser uralten Lust am Töten. Und Sie? 90% all dieser Kandidaten schrecken dann im letzten Augenblick zurück. Und Sie? Ich gehe davon aus, dass ich stabil wäre, weil ich habe mich mit der Situation mental befasst. Ich habe mir einmal das ganze Szenario vor Augen geführt. Der Kandidat wird herangeführt. Er ist gebunden, flankiert von Aufsichtspersonal. Und jetzt müssen natürlich zuallererst die Formalitäten erledigt werden. Er hat zum letzten Mal Gelegenheit, sich zu äußern, allenfalls noch ein weiteres Geständnis abzulegen. Das Gerichtsurteil wird ihm vorgetragen. Er wird von ärztlicher Seite noch einmal visitiert. Wenn das vorbei ist, kommen wir zur Hauptsache. Der Delinquent wird auf dem Guillotinetisch montiert und in den Apparat eingeführt, also unter das Messer geschoben. Und da muss er natürlich jetzt zuerst einmal justiert werden. Ein Vorgang, der äußerste Präzision erfordert. Wenn alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, dann geht's los. Dann werde ich, vermutlich auf den Befehl des Gerichtspräsidenten hin, werde ich den Auslösemechanismus bedienen. Und dann wird der Kandidat vom Leben in den Tod befördert. Ich bleibe dabei. Ich bleibe ruhig. Ich beobachte den Vorgang. Also diesen Moment, in dem der Kopf... Ja, man sagt ja, dass der Kopf dann vielleicht noch eine Weile weiter... Vielleicht ist da noch ein Geräusch möglich. Oder die Augen gehen noch einmal auf. Wenn es gelungen ist, dann wird der Arzt den Tod feststellen. Die beiden Körperteile werden wieder in einen Behälter zusammengebracht und dann, ja. Herr Schwertfeger, sind Sie ledig? Ich habe selbstverständlich den Wunsch zu heiraten, aber das steht im Moment nicht auf der Tagesordnung. Ihr Beruf, der bringt das also quasi mit sich, dass Ihre Beziehungen gewissermaßen... Ich komme mit Frauen aus allen Schichten in Berührung und die Musik ist natürlich eine Himmelsmacht. Aber meine Erfahrung ist, dass Frauen instinktiver auf die Urgewalt reagieren, die in der Musik wohnt und auch relativ schnell bereit sind, sich denen hinzugeben, die diese Kraft beherrschen. Das ist natürlich schon so. Aber ich habe dieses Tierische, auf das man als Mann so leicht hereinfällt, gebändigt gewissermaßen und ich vermisse es auch überhaupt nicht mehr. Also im Gegenteil, es stößt mich eigentlich eher ab, was ich diesbezüglich bei meinen Musikerkollegen beobachten muss. Ich will mich zuerst einmal finanziell unabhängig machen. Ich will eine Frau ernähren können. Ich denke, dass meine nächste Verbindung eine stabile sein wird. Was sagen Sie zu dem Gebot, du sollst nicht töten? Das ist eine religiöse, aber auch eine politisch-philosophische Fragestellung und jeder Bürger in diesem Land muss sich mit ihr auseinandersetzen. Aber es ist ja so, dass nicht ich das Urteil gefällt habe. Das heißt, ich bin sozusagen nur der verlängerte Arm der Gerichtsbarkeit. Nicht? Die moralische Verantwortung liegt beim Staat. Ich persönlich töte ja keinen Menschen. Gut, er ist natürlich ein Mensch, also im biologischen Sinne. Aber er hat sein Leben verwirkt. Das muss man abstrahieren können. Schauen Sie, wenn Sie einen tollwütigen Hund erschießen, dann tun Sie das doch vor allem deshalb, weil Sie den Rest des gesunden Volkskörpers nicht in Gefahr bringen wollen. Jedes triebhafte Verbrechen ist ja ein Angriff auf die Immunität einer Gesellschaft. Die Todesstrafe abzuschaffen bedeutet endgültige Kapitulation vor dem Zerfall. Wir wären dem Verbrechen restlos ausgeliefert. Die Todesstrafe ist also ein Notwehrrecht des Staates. Meine Herren! Meine Herren! Meine Herren! Meine Herren! Meine Herren! Obacht! Ja! Ja! Ja! Schlagen hätten sie ihn sollen. Herr, fast wäre es ja gegangen, was ihn verwutscht haben dort im Schilf. Mit der Ruder sind sie auf mir los. Totschlagen! Bewusstlos war er, was sie aus dem Wasser gezogen haben. Wie ein tollwütiger Hund! Was sie uns facht vorgebracht haben. Halb Rapperswil ist da gestanden und wollte ihn aufhängen. Der hat es viel zu gut angefangen. Ja, sicher schon. Aber es ist ja... Weg muss der und fertig. Das ist Lynchjustiz, meine Herren. Wo kommen wir denn dahin? Wozu haben wir Gerichte? Wenn sich jeder hier aufspielt als Richter in der Gesellschaft. Das ist Anarchie, meine Herren. Auf dem Gericht geht's auch nicht nur gerecht zu. Hast du mich ja nicht angesehen? Sehe ich mich ja nicht an? Ja. Dabei hat er ja schon ein Kind gehabt. Mit dieser Frau in Freiburg. Was? Fribourg? Fribourg, ja. 3 Jahre alt. Ja gut, man hätte ja jede können haben. Ja, so wie der aussieht. Wie ein Student hat er ausgesehen. Doch nicht dran an so ihm. Also mich persönlich wundert das überhaupt nicht. Frauen sind gefühlsbetonte Wesen. Wahrscheinlich ist das mütterliche Element hier zum Tragen gekommen. Ja, die andere, die mit der Heirat, das war ja vorher. Da hat er keine Frau umgebracht. Zum letzten Mal, da hat er keine Frau umgebracht. Nicht umgebracht, betrogen hat er sie. Heiratsschwindel. 7.000 Franken, ja, ihr Vermögen. Und kauft sich davon ein Automobil. Für sich und seine kleine Freundin hat er auch gehabt. Ganz neu, nicht gebraucht. Und ihr sagt ja, dass er reisen will in Teppiche. Hey, die ist ja schon alt gewesen. 10 Jahre älter und immer noch ledig. Ja, das ist ja der Punkt. Ja. Jetzt sind wir doch beim Thema sexuelle Hörigkeit. Ja, was sexuell? Ja, Hörigkeit. Jawohl, ja. Und der Einfluss der Mutter ist überhaupt noch nicht untersucht. Ja, er ist ja immer wieder zu dieser Mutter sie zurückgekehrt. Ja, obwohl er sie gehasst hat, nicht? Der sexuelle Einfluss der Mutter wird jetzt geköpft und fertig. Ja, wenn er nicht wieder obwohl er sie gehasst hat, der sexuelle Einfluss der Mutter... fertig! Nicht wieder aus. Er muss untersucht werden. Fertig! Einmal im Jahr springen die Lachse den Fluss rauf. Dann kann man sie leicht fangen. Alle Lachse ziehen auf einmal. Und alle wollen den Fluss aufwärts. Dabei ist die Quelle viel zu weit. Sehr eine interessante Offerte, die ihr uns da geschickt habt, Herr Stocker. Interessant, wirklich interessant. Ein Indianer hat erzählt, sie machen das, um ihre Eier abzulegen. Alle auf einmal. Damit die Fische und die Vögel, die ihre Eier fressen wollen, zu viele haben und es nicht mehr schaffen können. Es geht um ihre Bewerbung. Neue Bewerbung in Sachen Irrniger. Dann sterben die Lachse. Sie haben das Hausierer-Patent. Wenn die toten Fische den Fluss runtertreiben, ist es zu spät für alte Bären, dass sie nach Süden ziehen. Sie fressen sich satt und sterben dann. Sie schaffen als Hausierer. Der Winter ist lang da oben. Herr Stocker, versteht ihr eigentlich Schweizerdeutsch, wenn wir reden? Ja. Ja, nur sprechen. Wenn man seine liebe Heimat erst hat kennenlernen müssen. Kennt ihr das Lied, wenn einer tannige Hose hat? Ja. Wenn einer tannige Hose hat und hagebuchig Strümpf, dann kann er tanzen, wie er will. Es gibt und, ein Spure Bübli mani nicht. Oh ja, ist auch schön. Ein Spure Bübli mani nicht. Nein, nicht ganz. Das kennt ihr nicht, hä? Ja, ich... Hey, nur nicht nervös werden. Wir beißen das schon nicht. Ja, wenn man eine Liebe zur Musik halt nicht gekannt hat, singt man nicht so richtig. Ja. Sie sind als Auslandschweizer aufgewachsen. Ja, eben. Bis man 15 war. Und dann die Schweiz. Noch Kontakt zur Familie? Familie? Ja. Die Mutter? Nein. Man schreibt sich Ansichtskarten zum Geburtstag. Und der Vater? Hat er. Ja, da schreibt man nicht mehr. Wenn er seine Frau schlägt und die Kinder, insgesamt ein Säufer ist. Die Mutter hat gearbeitet als Wäscherin in Offenburg. Und die Schwester, die ja noch ganz klein gewesen ist, als man dann weggehen musste von dem Vater zur Tante nach der Schweiz ist, auf den schönen Hof in Zwingen. Aber Militärdienst haben Sie keinen geleistet? Ja, da war man auch bei der Aushebung, weil das ja dazugehört, wenn man ein Schweizer ist. Und dann nehmen die einen wahrscheinlich nicht, weil man gerade wiederkommt von Kanada. Kanada? Kanada? Sind Sie ausgewandert? Nein, nein, mit dem Zug und dann mit einem Schiff von Frankreich weg. Man hatte da ja niemand, wo man auf der Tasche liegen wollte. Und Derif Walter hat gesagt, da brauchen sie so wen wie dich. So hat man sich dann überredet. Und als das Schiff dann da war, ist der Walter nicht gekommen. Hat man nicht mehr warten können. Und das Meer. Und als man angekommen ist, da haben sie einem die Haare weggeschnitten. Da war schon Winter. Und die Arbeit, die Bäume sind da auch viel größer. Schwer für einen, wenn er schon Erfahrung hat im Holz. Und dann hat man noch die Post holen müssen aus der Stadt, zu Fuß. Und die Schneeschuhe hat er einem nicht gegeben. Und als man dann zurückgekommen ist, war Schneesturm. Dass man eingesackt ist, jeden Schritt. Und als man angekommen ist, da haben sie einen zurückgeschickt im Sommer. Ging man nicht mehr rein ins Holz. In die schöne Schweiz zurück. Und auf den Hof in Zwingen. Da leben Sie jetzt aber nicht mehr, in Zwingen. Nein, jetzt ist man beheimatet in Laufen. Die Frau und ich und die lieben Kinder. Nach Zwingen haben Sie in Allesheim gelebt. 3 Monate. Allesheim, ja. Danach Pratteln, 1,5 Jahre. Pratteln, ja, da war man einmal aus dem Gröbsten raus. Mit dem Automobil. Hatte Geld und Kundschaft, Obst und Gemüse, frische Waren. Und Rupperswil? Regensberg. Ja, wenn die Migros mit den großen Lastautomobilen fährt. Teufen, Steckborn und immer nur ein halbes Jahr. Ja, und dann wird einem das Kind krank auf der Lunge. Oder weniger. Oberengstringen, Ottikon. Wo haben Sie das? Und Kreuzlingen? Kreuzlingen? Ja, da hat man eine schöne Zeit gehabt, wo man sein Auskommen gehabt hat. Das kann man doch nicht einfach lassen, wenn einmal eine da ist. Bis das zu Ende war im Hotel Löwen da in Kreuzlingen, wo man doch nur die Koffer auf die Zimmer und den Lift, steht sie plötzlich in der Tür, steht da und bleibt. Und dann kam ja das Kind. Konnte man nicht bleiben, als der Bauch dann dicker wurde im Hotel. So dass man losgezogen ist auf eine Stelle, hat man sich schon umgesehen. Aber einen Fremden haben die nicht gewollt, wo eine Krise ist. Da steht man auf und geht. Kommen wir noch einmal auf Ihre wirklich sehr interessante Bewerbung zu sprechen. Sie schreiben, Sie hätten sich aus Überzeugung gemeldet. Ja, so ein Mörder wie der Irniger muss hingerichtet sein. Wenn unser einer wäre so wie der, dann würde man doch auch den Tod vorziehen. Eine Erleichterung wäre das, wenn der Kopf weg ist, wenn man nicht sitzen muss im Leben, nie mehr rauskommt. Wenn der dann vor der Guillotine steht, der muss das sehen, dass da ein Ende ist. Damit man sieht, da kommt jetzt meine Strafe. Und eine Einsicht hat. Und in der Beiz haben sie gesagt, da brauchen sie so wen wie dich. Und so ein Henker kriegt auch seinen Lohn. Wie? Nein, von Lohn ist da nicht drin. Sicher nicht. Ja, wie? Man wird es einen doch nicht ganz umsonst tun lassen. Weil so ein Henker, wenn das alle wissen, das ist der, von dem das Blut an seinen Händen klebt, vom Mörder, in der Zeitung. Die lassen einen nicht verkommen, wenn man Henker ist. So einem geben die ein Henkeramt fürs Leben. Weil so ein Mörder immer wieder vorkommt und hingerichtet sein muss. Oder eine andere Stelle für den Staat. Wenn einer schon ein guter Schweizer Bürger ist und tut etwas, macht nicht gleich die Hand auf für sein Land. Jawohl, Herr Stocker. Beste Dank, Herr Stocker. Unser einer kann das köpfen. Denn daran muss man denken, mit so einer Wut im Bauch. Dann kann man das schon machen für den Irrniger, den falschen Menschen. Das ist ja dann ganz einfach, ne? Mit der Maschine, dieser Guillotine. Man drückt am Hebel, schaut zur Seite und dann ist es ja auch schon vorbei, ne? Weil man das gar nicht anschauen muss. Das machen ja dann die Gerichtsdiener, dass sie den Kopf, die Leiche einsammeln in einen Sarg. Das muss der Henker nicht mehr. Der Henker kriegt dann erstmal eine deftige Henkersmahlzeit und dann ist man frei. Hast du sie ja nicht angesehen? Sie war ganz im Bringen gewesen, bleiche mit der Brille. Ich habe selber gesehen, das Reckingen auf dem Hungerbühlerhof, wo ich ausgeholfen habe. Ja, könnt den Hungerbühler fragen. Da kommt ein junger Bursche her und sagt, er sei Theologiestudent auf Wanderschaft, hat kein Geld. Der Hungerbühler hat ihm dann 20 Franken gegeben und die sei gesagt, er schicke ihm es zurück, wenn er zu einsiedeln sei. Er hat eine Adresse da gelassen und unterschrieben hat er mit Amadeus Keller. Wo es dann den Irrniger zu Rapperswil verhaftet hat. Und das Foto in der Zeitung kam, haben wir natürlich sofort gesehen, dass das der Amadeus Keller ist. Hungerbühler, habe ich gesagt. Jetzt haben wir aber Glück gehabt, dass der uns nicht verschossen hat. Ja. Ja, so ist das gewesen, meine Herren. Herr Matter! Herr Matter! Herr Matter! Herr Matter, Sie hören nicht so gut. Es geht. Wir müssen halt auch ein bisschen Leute reden. Wenn ich Sie nur bitten dürfte, dass Sie Schriftdeutsch sprechen. Ja. Danke. Herr Matter, wann sind Sie geboren? 1875 in Reckingen. Sind Sie verheiratet? Ja. G'si. Geschieden. Nein, tot. Oh. Sie haben Kinder? Ja. Wie viele? 3. Leben Ihre Kinder noch bei Ihnen? Nein. Wo? Wo sind's? Töchter sind auswärts geraten. Der Sohn ist auch auswärts. Ja, übernimmt er dann nicht den Hof? Zu klein, hat er gesagt. Der Hof ist zu klein. Das hat mich allein gelassen. Herr Matter, können Sie das lesen? Nein, bleiben Sie dort, Können Sie das lesen? Herr Matter, sind Sie gesund? Ja. Keine Krankheiten, kein Gebrechen, nichts? Nein. Metzgen Sie auf Ihrem Hof? Ja, oder haben Sie schon gemetzget? Ja. Machen Sie es gerne? Was? Metzgen. Nicht unbedingt. Warum nicht? So etwas muss man denk machen. Na, keine schöne Arbeit, hä? Nein. Viel Blut, hä? Ja. Sie haben ein Problem, wenn Sie Blut sehen. Nein. Herr Matter, hätten Sie ein Problem damit, einen Menschen zu töten? Haben Sie die Frage verstanden? Hätten Sie ein Problem damit, einen Menschen zu töten? Herr Matter. 3 Familien hat er kaputt gemacht. Der muss jetzt weg und fertig. Herr Matter, sind Sie religiös? Wir haben einen guten Pfarrer zu Reckingen. Er hat geholfen, wo Regula gestorben ist. Ihre Frau? Ja. Du sollst nicht töten, heißt's. Ja. Ja. Und Sie haben kein Problem, moralisch, mit diesem Gebot? Nein. So einer muss weg. Herr Matter, haben Sie schon Tote gesehen? Ja. Schon viel. Zum Beispiel? Schregula. Und Unfälle? Der Vater hat das Bein verloren beim Holzen. Ich musste das Bein müssen gehen holen. Wir haben es dann hinter dem Haus vergraben. Der Schuh war noch dran. Also Tote eingesargt, Tote rasiert. Einmal war ich im Spital. Listenbruch. Der Cousin vom Regula war dort der Krankenpfleger. Er hat mir alles gezeigt, das ganze Spital. Das war wunderbar. Einmal sind wir einer der Saline, der die Toten aufschneidet. Wäre zwar verboten gewesen, aber die Töchter waren gerade beim Mittagessen. Darum sind wir gleich rein. Vier Tote sind dort gelegen. Zwei waren noch ganz, zwei davon aufgeschnitten. Eines davon eine ganz junge Frau. Sie hatte den Bauch offen gehabt, mit alles gesehen, Magen, Darm, das Herz. Der Cousin hat mir alles erklärt. Er hat gemeint, es wird mir schlecht. Er hat mir eine Zigarre angeboten. Gegen den Gestank. Wäre aber nicht nötig gewesen. Es war eine feine Zigarre, ganz feine. Havanna. Meine Herren. Meine Herren. Meine Herren. Meine Herren. Ich glaube... Herr Matter, und ihr wisst, denke ich, wie eine Guillotine funktioniert. Sie werden es einem, denke ich, schon zeigen. Jawohl, ja, ja. So, Herr Matter würde zu uns hier noch einen doppelten Krawattenknopf machen. Warum? Ja, das ist nur ein kleiner Test. Ein Test? Ja, wir würden gerne sehen, ob Sie eine komplexere Aufgabe bewältigen können. Adieu, meine Herren.